Ja, schön, dass ihr gekommen seid. Dann würde ich ganz kurz vorstellen, wer hier vorne sitzt und was wir heute machen. Und dann geht's auch gleich los. Der Hinweis, unsere beiden Genossinnen aus den USA werden natürlich in Englisch reden. Und wir beide werden das auf Deutsch übersetzen. Wir wollen heute über Gefangenenkämpfe und Gefängnisabschaffungskämpfe in den USA reden. Wir haben zwei Gäste hier. Das eine ist zu meiner Rechten von euch aus links, ist Jennifer Black. Jennifer Black ist Mitherausgeberin zusammen mit Mumia Abu-Jamal von diesem Buch Beneath the Mountain, ein Anti-Knast-Reader oder ein Anti-Gefängnis-Reader. Worum es da genau geht, das wird gleich noch deutlich werden. Jennifer ist Aktivistin als auch Professor an vielen akademischen und auch praktischen Fronten aktiv, um Abolitionismus in all seinen Facetten eben anzugehen. Und ein wesentlicher Bestandteil dessen in den USA der Unterdrückung der White Supremacy sind eben die Gefängnisse, die die moderne Fortsetzung der Sklaverei darstellen und das untere Drittel der US-Bevölkerung sehr stark bedrohen. Dann weiter sitzt Noelle Hanrahan. Sie hat angefangen 1992 Radioaufnahmen mit dem damals im Todestrakt von Huntington befindlichen Journalisten Mumia Abu-Jamal zu machen, die dann auch überall verbreitet wurden, von linken oder freien Radiostationen in den USA zunächst verbreitet wurden, später auch gedruckt wurden und ihren Weg um die Welt gefunden haben. Viele der Sachen, die wir heute von Mumia Abu-Jamal kennen, hat Noelle mit ihm aufgenommen. Sie ist bis heute in enger Zusammenarbeit mit ihm. Und sie hat Prison Radio aufgebaut. Das ist ein sehr interessantes Projekt. Ihr könnt euch das im Internet anschauen. Das heißt prisonradio.org ist die Adresse. Dort alle Korrespondentinnen, die für dieses Gefangenenradio arbeiten, sind Gefangene. Sie haben aus fast allen US-Bundesstaaten inzwischen regelmäßig Berichte von Gefangenen, die dort Sachen veröffentlichen über ihren Alltag oder auch über Kampagnen und Kämpfe, die sie in den Gefängnissen führen. Und es gibt da viele Informationen natürlich auch zu den Gefängnissen und den Gefangenen selber und zu Solidaritätsaktionen und so weiter. Es ist also eine unheimlich aktive Bündelung von Gefangenenkämpfen, die in Radioform nachvollziehbar ist und für Leute, die sich interessieren, was oder einen Einstieg suchen in Gefangenenkämpfe in den USA, prisonradio.org ist eine sehr hilfreiche und sehr weitreichende Webseite. Als erstes wollte ich sagen, wir haben einen kleinen Brief an Mumia formuliert, hier auf einem blanken Blatt Papier. Und wir haben ihm einfach nur geschrieben, dass wir uns heute treffen hier und worüber wir heute reden wollen. Und dass wir ihm Gesundheit, Stärke und vor allen Dingen die Freiheit wünschen. Und wer will, kann das gerne unterschreiben oder auch noch selbst was dazu schreiben. Wir geben das dann einfach rum mit einem Stift. Könnt ihr so nebenbei machen. Ich möchte auch noch darauf aufmerksam machen, dass wir hier einen Flyer-Ständer haben, in dem nicht nur Mumia Abu-Jamal, sondern auch viele andere Gefangene noch zu finden sind, die in den USA sitzen und von innen gegen die Gefängnisse und gegen die Todesstrafe und gegen die Isolationshaft kämpfen. Und da sind natürlich auch Adressen dabei. Ihr könnt diesen Gefangenen auch gerne schreiben oder in Austausch treten. Genau, einen Infotisch haben wir da. Das seht ihr ja. Gibt es auch alles Mögliche. Können wir nachher auch dann noch, wenn ihr Fragen habt, natürlich auch erklären. Bevor jetzt Jennifer gleich loslegt, hören wir Mumia Abu-Jamal über das Buch, was sie beide zusammen gemacht haben. I'm playing Mumia now, so. I'm beneath the mountain. Dear readers, I've written many books on a variety of subjects. On Jehovah's Lawyers, on history, on black liberation, and other topics. As a general rule, I don't write about my books. For in a way, the books speak for themselves. However, today, I make an exception. Today, I write to introduce a work in Thank okay, you. Over to you. Okay, thank you. I'm going to start, and then Noel is going to follow up with a health update about Mumia and also a legal update. But first, I want to say just, you know, how much it means to us to be received so well and so generously by people here. I want to make the point that in the United States, we owe an enormous debt to international activists and importantly, most importantly, to our German comrades. Ja, Jennifer sagte, sie sind total froh und dankbar, hier zu sein. Sie wird gleich was erzählen und Noel wird auch zwischendurch was erzählen über Mumia Abu-Jamal. Es wird ein Gesundheits- und auch einen juristischen Update über seine Situation geben. Das wird also auch Teil des Abends sein. Und dass die internationale Solidarität den Aktivistinnen in den USA sehr hilfreich ist und dass sie sich freut, jetzt auch hier zu sein. And I've said this in other places, but I'm going to say it again tonight, that the truth is, unbelievably, the way I found out and the way many of us in central Pennsylvania found out about who Mumia was because of a trip to Berlin, actually. In 1991, my father visited Berlin. And everywhere he went, comrades asked him, "You're from Pennsylvania. What are you doing about Mumia Abu-Jamal?" And he said, "Who's Mumia Abu-Jamal?" When he returned, he made a point to find out who Mumia was and was very surprised to learn that Mumia was just half an hour away by car, just 30 miles away. Just shocked to learn the circumstances of his incarceration. Amazed that it took a trip to Berlin to find out who a man living so close to us was. And from then we started linking up with Philadelphia activists, with MOVE activists, and from then we've been advocating for Mumia's freedom. Sie hat gerade erzählt, dass es sehr spannend ist, dass viele Leute in den USA über Mumia erst erfahren haben durch Reisen zu Deutschland. Zum Beispiel ihr Vater war 1991 in Berlin und wurde immer wieder gefragt, ihr kommt von Pennsylvania, was macht ihr denn für Mumia? Und er sagte, wer ist denn Mumia? Und dann wurde ihm das erzählt und er war schockiert. Und als er zurückkam, hat er sich bemüht herauszufinden, wer das ist und hat herausgefunden, dass sie gerade mal eine halbe Stunde entfernt von ihm leben, also so 30 Meilen ungefähr, haben dann die Hintergründe erfahren und haben sich dann mit Aktivisten verbunden, unter anderem mit MOVE-Leuten, um da die Kämpfe zu vereinen. Thank you. When I joined in the early 1990s, the Free Mumia Movement, it was very obvious from the very beginning how important the international contribution was. When I met Pam Africa, who represents the MOVE organization and international friends and family of Mumia Abu-Jamal, she told me that originally the name of their organization was Friends and Family of Mumia Abu-Jamal, but because of the, that they changed it to International Friends and Family of Mumia Abu-Jamal to more accurately reflect and to respect the international contribution. Als Jennifer Anfang der 1990er Jahre die Bewegung zur Freilassung oder Freiheit für Mumia Abu-Jamal beigetreten ist, hat sie sich mit Pam Africa unterhalten, eine Sprecherin, die sehr, sehr aktiv da war, MOVE-Mitglied und sehr aktiv für Mumia. Und die hat ihr erzählt, naja, am Anfang hießen sie Familie und Freunde von Mumia Abu-Jamal, so hieß ihre Organisation. Und Anfang der 1990er Jahre haben sie das in internationale Familie und Freunde von Mumia Abu-Jamal geändert, weil sie damals schon gemerkt haben, wie wichtig der internationale Beitrag in dieser Kampagne ist. Yeah. And one story I like to tell is that when my father, who is originally from Berlin, he is born here in Berlin, when he first started visiting Mumia, at the time, Mumia was studying German because he wanted to be able to communicate with his